Zack, zack. Haha. Ja, ja. Ja, ja. Schön, schön. Wo bin ich nur? Zack, zack. Ja, ja. Schön, schön. Prima, klar. Hoch, heil, wie Marionette. Sonderbar zuckend und eckig. Hoch. Wo bin ich nur? Ihre Augen haben keinen guten Blick. Heil, hoch. Sektpfropfen knallten. Ihr Gelächter hat etwas Höhnisches. Etwas Verzweifeltes, etwas Freches. Ja, frech. Ja, freches. Provokatives. Und schauerlich. Trauriges. Trauriges. Es hat sich alles eingefunden, was im Lande etwas gilt. Mephisto von Klaus Mann. Hörspielfassung Michael Farin. Alles hat sich eingefunden, alles. Außer dem Diktator. Hoch! Heil! 1936. Der große Ball zum 43. Geburtstag des Ministerpräsidenten fand in allen Räumen des Opernhauses statt. In den ausgedehnten Foyers, in den Couloirs und Vestibülen bewegte sich die geputzte Menge. Wie Marionetten. Hoch! Heil! Wie Marionetten! Über 2000 Einladungen waren verschickt worden. Ist es nicht ein herrliches Fest? Hoch, heil. Entschuldigen Sie mich, meine Liebe. Ich muss mal eben eine alte Freundin aus Köln begrüßen. Die Mutter unseres Staatstheaterintendanten. Sie wissen doch, des großen Hendrik Höfgen. Große Frage ist Hendrik Höfgen. Höfgen, meine Beste. Und Hendrik, nicht Henrik. Hoch, heil. Er legt größten Wert auf das kleine Dö. Da ist sie ja schon, liebste Frau Bella. Eine Ewigkeit ist es hier. Wie geht es Ihnen denn, meine Liebe? Meine Liebe. Meine Liebe. Ist es nicht ein ganz hoch, heil, herrliches Fest? Hoch. Ja, ja, schön, schön. Dreimal hoch. Das verschwenderische Licht der Kronleuchte spielte und tanzte auf den entblößten weißen Rücken der Damen. Es dufteten die Zigarren der Industriellen und die Pomaden der schlanken Jünglinge in ihren kleidsam knappen SS-Uniformen. Tolle Sache. Tolle Sache. Was sich der Dicke leistet. Zack, zack. Ja, ja, solange wir es uns gefallen lassen. Prima Kleid. Lotte soll ein Kleid anhaben, das 3000 Mark kostet. Man diskutierte über die Toiletten der Damen. Über das Vermögen der Herren. Über die Preise, die die Wohltätigkeitstombola erbringen würde. Ein Hakenkreuz aus Brillanten. Panzer aus Lübecker Marzipan. Es wurde viel. Es wurde viel und herzlich. Es scheint also doch Krebs zu sein. Was verbreiten Sie für einen infamen Unsinn? Unsinn, mein Herr? Der Gesundheitszustand des Führers lässt nicht das Geringste zu wünschen übrig. Ein italienischer Kollege hat mir im Vertrauen so etwas angedeutet. Genug, mein Herr. Zack, zack. Ich will nichts mehr hören. Das ist doch alles unverantwortliches Geschwätz. Hoch. Halt! Eine Bewegung ging durch den Saal. Der Propagandaminister! Er war eingetreten. Er humpelte behende durch die glänzende Menge, die sich verneigte. Es war, als sei eine böse, grausame Gottheit herniedergestiegen. In den ordinären Trubel genusssüchtiger Sterblicher. Seinen Klumpfuß graziös hinter sich herziehend, eilte er gewandt durch den Festsaal. An Millionären, Botschaftern, Regimentskommandanten und Filmstars huschte er tückisch lächelnd vorüber. Also der gehört doch nun so gar nicht zu seinen Favoriten. Es war der Staatstheaterintendant Hendrik Höfgen, Schauspieler und Senator, bei dem er stehen blieb. Wie geht es Ihnen, mein lieber Höfgen? Ich danke sehr, Herr Minister. Darf ich mich nach dem Befinden Ihrer werten Frau Gemahlin erkundigen? Sie ist heute Abend ein wenig unpässlich. Das tut mir leid. Gewiss hätte sich Ihre Frau Gemahlin heute gut unterhalten. Zu schade, dass auch der Führer absagen musste. Ein Satz nur, in sanftestem Tone vorgebracht. Und der Ministerpräsident, sein Freund und Gönner, dem er all dies zu danken hatte, war verraten. Und wie ist hier die Stimmung? Man scheint sich zu amüsieren. Man hätte Hendrik Höfgen für einen Mann von etwa 50 Jahren halten können, er war aber erst 39. Seine fahle Miene mit der Hornbrille zeigte jene steinerne Ruhe, zu der sich sehr nervöse und sehr eitle Menschen zwingen können, wenn sie sich beobachtet wissen. Im aufgeschwemmten, grau-weißen Gesicht fiel der überanstrengte, empfindliche und leidende Zug auf, der von den hochgezogenen blonden Brauen zu den vertieften Schläfen lief. Seine grün-grau schillernden Augen hinter den großen Brillengläsern ließen an Edelsteine denken. Ein bemerkenswert schöner Mann. Ein bemerkenswert schöner Mann. Allerdings sei mir nicht zu fett in den Hüften und am Hinterteil. Ich muss Ihnen übrigens zu Ihrem Hamlet gratulieren, mein Lieber. Eine famose Leistung. Die deutsche Bühne kann stolz auf Sie sein. Wer vor dem Hamlet versagt, verdient den Namen Schauspieler nicht. Sie haben die Tragödie ganz gefühlt. Da schritt durch ein Spalier von Menschen, aus dem Jubel stieg das erlauchte Paar. Man brüllte hoch und heil. Der Ministerpräsident schob seinen Bauch, dessen enorme Wölbung, in die der Brust überging, majestätisch durch die strahlende Versammlung. Seine Frau, die Schauspielerin Lotte Lindenthal, verschenkte Lächeln. Schön, schön. Ja, wie geht's, Mephisto? Inzwischen waren sie beim Propagandaminister und Höfgen angekommen. Die drei Herren hoben flüchtig die Arme. Na, Mephisto, wie geht's? Hendrik neigte sich mit einem innigen Lächeln über die Hand der großen Dame. Da standen sie also, dargeboten der brennenden Neugier tausende Augen. Vier Mächtige in diesem Land, vier Gewalthaber, vier Komödianten. Der Reklamechef, der Spezialist für Bomben, Flugzeuge und Todesurteile, die geheiratete Sentimentale und der fahle Intrigant und Lotte Lindenthal. Hendrik, ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, wie wunderschön ich Ihren Hamlet finde. Er drückte ihr die Hand. Ich muss ein paar Worte sprechen. Herr Ministerpräsident, Hoheiten, Exzellenzen, meine Damen und Herren, wir sind stolz, ja, wir sind stolz und froh, dass wir dieses Fest heute in diesem Hause mit Ihnen, Herr Ministerpräsident, und mit Ihrer wundervollen Gattin begehen dürfen. Bravo! Bravo! Alle Augen waren auf Hendrik Höfgen gerichtet. Alle bewunderten ihn. Er gehörte zur Macht. Er war ihres Schimmers teilhaftig. Wenn er fertig ist, muss ich unbedingt hingehen und ihm die Hand schütteln. Ha, ha. Zack, zack. Aha. Ja, ja. Schön, schön. Ist er nicht fantastisch? Ich kenne ihn doch noch von früher. 1000 Mark Abendgage, das ist doch wohl wirklich ein bisschen toll. Höfgen wird überzahlt. Immer diese Staransprüche, seit wann hat er denn eigentlich 1000? Immer diese Staransprüche. Ach, was soll ich machen? Er ist zu mir ins Büro gesprungen, hat sich auf meinen Schoß gesetzt, mein Kinn gekitzelt und immer wieder gesagt, 1000 Direktorchen, 1000 müssen es sein. Er ist doch nun mal unser bestes Stück. Wir können froh sein, wenn wir ihn nicht an Berlin verlieren. Von wegen. Von wegen. Ein grundalberner Mensch. Eher ein Komödiant. Alles an ihm ist falsch und ein Künstler ist er auch nicht. Die Hamburger lieben ihn nun einmal, meine Liebe. Das deutsche Theater wird an dieser Starwirtschaft noch einmal zugrunde gehen. Ach, Ulrichs. Ulrichs. Ulrichs, kommen Sie doch bitte mal einen Augenblick. Was gibt's denn, Herr Direktor? Was, Herr Direktor? Ich will mich nicht in Ihre Angelegenheiten mischen. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Aber ich höre immer häufiger, dass Sie in kommunistischen Versammlungen auftreten. Das schadet Ihnen, Ulrichs. Ulrichs und uns auch. Wollen Sie es mir verbieten? Aber Ulrichs. Soll ich kündigen? Ulrichs, davon ist doch gar keine Rede. Sie wissen doch ganz genau, dass ich Sie niemals fortlassen würde. Es ist doch nur ein klein bisschen Zurückhaltung. Zack, zack. Worum ich Sie bitte? Sie bitte. Ja, ja, stimmt es eigentlich, dass ich auch Hendrik Höfgen bei Ihnen... Ich meine... Hendrik gehört zu uns. Schön, schön. Mit dem revolutionären Theater wird er es allen beweisen. Er wollte eigentlich gestern auf unserer Versammlung sprechen. Im letzten Augenblick aber ist er leider verhindert gewesen. Unser guter Hendrik. Ja, ja. Hendrik. Er wird immer im letzten Augenblick verhindert sein, wenn es sich um Angelegenheiten handelt, die bedenklich für seine Karriere werden könnten. Ja, ja. Ja, ja. Zack, zack. Wer hat denn keiner ein Textbuch für mich? Über dem roten Seidenschal wirkte sein Gesicht besonders fahl. Das eine Auge schaute unter halb gesenktem Lid verächtlich und böse. Anfangen! Vor dem anderen blitzte das Monokel. Herrschaften, anfangen! Seine Routine war so groß wie sein Genie. In Sekunden verwandelte er sich in das zarte Mädchen, das in den morgendlichen Garten tritt, in den lebenshungrigen Knaben, die kluge, sorgenvolle Mutter. Und die eigene Rolle erledigte er nebenbei. Hatte er gezeigt, was aus einer Rolle herauszuholen war, schnitt er eine müde und verächtliche Grimasse, klemmte sich das Monokel vors Auge und stieg ins Parkett zurück. Von dort aus erklärte, arrangierte und kritisierte er weiter. Keiner blieb verschont von seinen höhnischen Worten. Ist denn nicht endlich Schluss mit der Schinderei? Wann aufgehört wird, das bestimme ich. Ich allein. Weitermachen. Herrschaften. Guten Abend, gnädige Frau. Wie geht es Ihnen? Die Witwe Mönckeberg lächelte nicht. Nur ein klein wenig Ironie spielte um ihre schmalen Lippen. Beeilen Sie sich. Beeilen Sie sich? Lieber Herr Höfgen. Ihre Lehrerin erwartet Sie schon seit einer Viertelstunde. Die boshafte kleine Pause, welche die Witwe vor dem Wort Lehrerin machte, bewirkte, dass Hendrik sein Gesicht heiß werden fühlte. Ich danke Ihnen, gnädige Frau. Wo bist du, meine Prinzessin? Hier. Du Schwein, wo soll ich schon sein? Im Raume herrscht ein rosiges Halbdunkel. Nur die mit buntem Seidentuch verhüllte Lampe neben dem Schlafsofa brannte. Ja. Jetzt kann ich dich sehen. Wie viel Uhr ist es? Ungefähr 4. 4 Uhr. Es ist 4:15. Heinz. 4:15. Außer ihr wusste niemand in der Stadt, dass sein eigentlicher Vorname Heinz war. Bis zu seinem 18. Jahr. Ihr hatte er es anvertraut. Komm doch näher, Heinz, mein Schöner, ganz nah. Keine Angst. Er blieb bewegungslos, mit geneigtem Gesicht. Schultern und Arme hingen schlaff nach vorne. Um Schläfen und Augenbrauen trat ein leidender, gespannter Zug hervor. Er roch ihr Parfüm. Ihr süßes, gemeines Parfüm. Negerin war sie nur von der Mutter her. Ihr Vater war ein Hamburger Ingenieur gewesen. Aber sie sah nicht nach Halbblut aus. Für Juliettes Haupt hätte man sich als Hintergrund eine Urwaldlandschaft gewünscht, statt dieser bürgerlichen Stube mit ihren Plüschmöbeln, Nippesfiguren und seidenen Lampenschirmen. Das dunkle Mädchen also mit den schokoladenfarbenen Beinen war die Lehrerin. Und der bleiche Mann vor ihr, das war ihr Schüler. Blicke mich an. Wie schön du heute bist. Lass das Süßholz. Das eleganteste Stück ihrer Ausstattung war die Reitpeitsche. Ein Geschenk Hendriks. Sie war leuchtend rot, aus geflochtenem Leder. Du bist wieder eine Viertelstunde zu spät. Wie oft soll ich dich noch warnen, mein Süßer? Es ist genug. Ich habe es satt. Ich habe es satt! Das Geflecht der Peitsche pfiff. Zieh dich um. Mach schon. Er musste alles ablegen. Ihr seinen hellen, rötlich behaarten Körper zeigen, ehe er in den Trainingsanzug stieg. Bestehend aus schwarzen, aufgeschnittenen Halbschuhen mit weißen Söckchen, aus einem kurzen Höschen von glänzend schwarzem Satin und dem gestreiften Hemd, das Hals und Arme entblößt ließ. Du bist schon wieder dicker geworden, mein Süßer. Entschuldige. Ihr Gesicht stand vor ihm wie die schreckliche Maske eines fremden Gottes, zu dessen Füßen Blut spritzt. Fang schon an. Na los. Hendrik hatte langsam zu tanzen begonnen. Eins und zwei und drei. Wo aber vier, war die triumphale Leichtigkeit geblieben, die man an ihm stets so bewunderte? Schneller! Schneller, schneller! Eins und zwei und drei und vier. Schneller. Eins und zwei. Was hast du denn in den Knochen? Und du willst ein Mann sein. Komisches Stück Elend. Da. Du hörst einfach auf? Ohne meine Erlaubnis? Das wäre ja das Allerneueste. Sie zielte mit der roten Peitsche nach seinem Gesicht. Er duckte sich gerade noch rechtzeitig. Lass das! Genug. Genug für heute. Mach das grelle Licht aus. Das Sofa war bedeckt mit Tüchern und bunten Kissen. Komm zu mir, Juliette. Hat es dir Spaß gemacht? Ich bin völlig erledigt. Er tastete mit seinen Fingern nach ihren hohen und geschmeidigen Stiefeln. Ich werde dich immer lieben. Du bist stark. Du bist rein. Und du bist doch der drolligste kleine Dreckhaufen, dem ich jemals begegnet bin. Es war keine schlechte Saison für das Hamburger Künstlertheater. Höfgen arbeitete 16 Stunden am Tag und hatte jede Woche mindestens einen Nervenzusammenbruch. Diese Krisen traten stets sehr heftig und in abwechslungsreichen Formen auf. Aus! Aus! Einmal fiel er zur Erde und zuckte stumm. Das nächste Mal blieb er zwar stehen, aber er schrie grauenhaft. Dann wieder... Es geht nicht mehr! Nie mehr! Damals wurde eben die letzte Novität für die Spielzeit vorbereitet. Knorke. Held der Komödie war ein Emporkömmling, der sich mit zynisch verdientem Geld und einer skrupellosen Intelligenz Macht und Einfluss in den höchsten Kreisen erobert. Knorke war grotesk, aber auch imposant. Hendrik Höfgen sollte die Hauptrolle spielen. Seine Partnerin Nicoletta von Niebuhr besaß nur wenig Theatererfahrung. Sie machte es durch ihre Keckheit wett. Mein Vater war ein Hochstapler und meine Mama war eine kleine Tänzerin. An der Oper in Paris. Sehr dumm, wie alle sagten. Aber sie hatte die himmlischsten Beine der Stadt. Ihre Beine waren nicht eigentlich schön, eher etwas zu dick. Doch sie präsentierte sie in schwarzen Seidenstrümpfen. Vorwärts kommen, wollen wir alle. Man muss Ellenbogen haben. Nicolettas beste Freundin hieß Barbara. Hendrik, vielleicht liegt sie dir nicht besonders. Sei bitte nett zu ihr. Mir zu gefallen. Sie ist etwas scheu. An Jünglinge und Madonnen ließ ihr Anblick den begeisterten Hendrik denken. Nach dem ideal geformte Knaben hatten diese schöne Magerkeit der Glieder. Madonnen hatten dieses Gesicht. Augen von einem satten Dunkelblau, das ins Schwärzliche spielte. Warum schauen Sie mich so an? Darf ich das nicht, Barbara? Nun... Wenn es Ihnen Vergnügen macht. Er erkundigte sich nach Ihren Studien. Ach, ich betreibe es ja viel zu unregelmäßig. Sie plauderten leise, angeregt, nicht ohne Innigkeit. Er glaubte zu wissen, dass er ihr gefiel. Sie könnte mein guter Engel sein. Von da an trafen sie sich jeden Tag. Man machte Spaziergänge, Bootsfahrten auf der Alster, saß auf Terrassen, besuchte Galerien. Sie wird mein guter Engel. Man kam sich näher. Es ist so viel Schlechtes in mir. Ich brauche dich, Barbara. Ohne dich muss ich zugrunde gehen. Allein bringe ich sie nicht auf. Mir fehlt die Kraft, es zu besiegen. Wenn man sein Herz verliert, weiß keiner, wohin das führt. Sie wird mein guter Engel werden. Und das ist schön. Die Uraufführung der Komödie Knorke verlief glänzend. Die beißenden Pointen schlugen knallend ein. Die steile Führung des Dialogs kitzelte das Publikum zu halb entsetztem, halb beglücktem Gelächter. Das exakte, schnoddrig-pathetische, in jeder Hinsicht blendende Zusammenspiel zwischen Hendrik und Nicoletta der neuen Kraft begeisterte. Und Höfgen übertraf alles, was er an bravourösem Elan bis dahin jemals öffentlich gezeigt hatte. Das Auditorium raste. Bravo! Bravo! Ja, ja! Bravo. Schön, schön! Bravo! Herzlich gelacht. Sind Sie zufrieden, Herr Marder? Naja, Herr, wie war doch der Name? Hendrik! Höfgen suchte den Autor des Stückes, Theophil Marder, durch Juwelenblicke zu bezaubern. Hendrik, ulkiger Name, muss ich schon sagen. Sie sind aber eine tolle Type, starkes Talent, rieche das. Sprechen uns, essen nachher zusammen. Das Lokal war mehr bürgerlich solide als mondän und sehr teuer. Die einzige Bude bei euch in Hamburg, wo was Genießbares auf den Tisch kommt. Wir sollten mit Langusten beginnen, hä? Was meinen Sie, bester Heinrich? Was habe ich, dachte Höfgen zornig, in diesem Lokal für kapitalistische Ausbeuter nur verloren? Er bereute es nun wirklich, die Eröffnung des revolutionären Theaters immer wieder hinausgeschoben zu haben. Marder seinerseits ließ intellektuelles Feuerwerk sprühen und redete fast ununterbrochen. Das alles wird grässlich enden. Vor allem bestand er mit passionierter Hartnäckigkeit darauf, dass sie in der denkbar schlechtesten, verkommensten und hoffnungslosesten aller Epochen lebten. Es wird das Schlimmste geschehen. Diese Zeit ist Verwesung. Sie stinkt. Denkt an mich. Ich habe es gerochen. Mich täuscht man nicht. Die Katastrophe wird kommen. Sie wird beispiellos sein. Ich aber habe wenigstens noch ein schönes Leben gehabt. Marder schenkte Rotwein nach und wurde plötzlich charmant. Die Jammergestalten, die sich heute Schauspieler nennen, bringen es fertig, selbst in meinen Stücken schwunglos und langweilig zu sein. Sie, Höfgen, haben immerhin eine Ahnung davon, was Theater ist. Zum Wohl. Hoch sollen sie leben. Hoch sollen sie leben. Dreimal hoch. Die Hochzeit fand bereits im Sommer statt. Barbaras Vater erwartete das junge Paar im Garten vor der Tür seines Hauses. In diesen herrschaftlichen Stuben, wo es schöne Teppiche, dunkle Bilder, Bronzen, große tickende Uhren und Samtbezüge gab, war sie also zu Hause. Man speiste auf der Terrasse. Der Geheimrat wies auf eine Jünglingsstatue. Einen Hermes, der seine anmutvolle Magerkeit, seine nach oben strebende, flugbereite Gebärde zwischen dem Laub der Birken zeigte. »Sie sprechen so verächtlich von den Bürgern, mein lieber Herr Höfgen, aber ich bin auch einer von Ihnen.« Zum Standesamt. Die Amtlichkeit. schreckliche Zeremonie war schnell erledigt. Erledigt. Hoch sollen sie leben. Es folgten Glück, Wünsche und Umarmungen. Dreimal hoch. Barbaras Großmutter, die Generalin, erschien erst zum Lunch. Wie sehen Sie denn nun aus, mein neuester Enkelsohn? Ha! Ja, ja, schön, schön. Als die Generalin die Lorgnette endlich sinken ließ, lachte sie ein Lachen, das silbrig perlte. Gar nicht so übel. Ah! Gar nicht so übel. Dreimal hoch. Einer derartig wunderbaren Frau war Hendrik noch nicht begegnet. Die Generalin imponierte ihm ungeheuer. In jeder Gesellschaft, die sie betrat, regierte sie sofort. Sie war es nicht anders gewohnt. Alle großen Maler hatten sie porträtiert. Prinzen und Generale hatten sich in ihrem Salon getroffen. Sie hatte Franz Liszt und Richard Wagner gekannt. Nun erst begriff er ganz, was für ein glänzendes Milieu es war, in das er eintreten durfte. Zu Hause in Köln hatte es keinen Park gegeben, keinen Raum mit Teppichen, Bibliotheken und Gemälden. Nichts dergleichen, nur Gemütlichkeit. Ich muss heraus aus diesem Milieu, dachte er damals, es hinter mir lassen, weit hinter mir. Abends kamen einige Freunde. Die Tafel war mit Blumen geschmückt. Nach dem Braten klopfte der Geheimrat ans Champagnerglas. Da sitzt er. Sehen Sie ihn sich nur an. Er scheint ein schlanker junger Mann zu sein, sehr stattlich, aber auch sehr unauffällig. Unauffällig, wenn ich ihn mit der bunten, zauberhaften Figur vergleiche, die abends im Rampenlicht auf der Bühne aus ihm wird. Da beginnt er zu strahlen. Wie ein Glühwürmchen. Der von seiner Rede hingerissene Geheimrat sah in seinem Schwiegersohn, den er doch nie zuvor auf der Bühne gesehen hatte, ein Glühwürmchen, das sich tags aus schlauer Bescheidenheit übersehen lässt, um in der Dunkelheit umso verführerischer zu gaukeln. Wie ein Glühwürmchen. Hier ließ Nicolette ein Lachen hören, und innerhalb weniger Sekunden fühlte sich Hendrik als Eindringling. Das tolerante und heitere, mit Spott gemischte Wohlwollen begann ihn zu verletzen. Prost! Ich muss doch mal mit Glühwürmchen und meiner kleinen Barbara anstoßen. Prost! Nicoletta und ich. Was sind wir anderes als zwei bunte Vögel, dachte er. Nichts anderes. Jedoch dazu entschlossen, sich von einer Gesellschaft, der sie sich nicht zugehörig fühlten, nach oben tragen zu lassen, um später dann ihren Triumph zu genießen. Als Rache. Prost! Ein kleiner Augenblick entscheidet vielleicht das Glück, und das ist schön, so wunderschön. Das schöne Hotel an einem der oberbayerischen Seen hatte Nicoletta empfohlen. Barbara liebte diese Landschaft. Hendrik jedoch war unempfänglich dafür. Die Hotelgäste waren entzückt, wenn er Barbara abends im Tango-Schritt führte. Mit solcher Anmut und so viel Grandezza wusste keiner der anderen Herren sich zu bewegen. Man applaudierte. Als Mensch unter anderen fühlte er sich oft befangen, verstört. Wahrhaft geborgen fühlte er sich nur auf einem erhöhten Platz, gegenüber der Menge, die ihm Beifall spendete. Was Barbara betraf, sie lag nachts allein in ihrem Bett, lauschte in ihr Inneres, um zu erfahren, ob Hendriks wunderliches Verhalten, das man wohl auch Versagen nennen konnte, sie erleichterte oder enttäuschte. Ja, es erleichterte sie, und doch enttäuschte sie es auch. Ihre Zimmer hatten eine Verbindungstür. Ja, er umarmte sie auch, doch nur flüchtig. Auf dieses Fiasko war er nicht vorbereitet gewesen. Er hatte geglaubt, Barbara zu lieben. Die kläglichen und erfolglosen Versuche wurden ihm zur Qual. Hohn und Vorwurf begann er in ihren Augen zu lesen. Hast du auch so scheußliche Erinnerungen wie ich? Erinnerungen, dass einem ganz heiß und kalt wird, wenn man an sie denkt? Nein, sicher nicht. Nein, sicher nicht. Du nicht. Ich aber. Ich muss 11 oder 12 gewesen sein. Ich durfte damals im Knabenchor unseres Gymnasiums mitsingen. Das machte mir eine ungeheure Freude. Ja, ich bildete mir sogar ein. Ich bildete mir sogar ein, hübscher zu singen als all die anderen. Einmal, wir sangen bei einer großen Feier, hatte ich die irrsinnige Idee, eine Oktave höher als alle anderen zu singen. Und kam mir dabei noch vor wie ein jubilierender Erzengel, stolz gebläht. Der Musiklehrer aber sah mich nur an, Barbara. Es ist doch nicht zu schildern. Mit einem Blick, der durch und durch ging und sagte nur, sei doch still. Sei still. Das war nur ein erstes Mal. Ich musste mich häufig so entsetzlich stark schämen. Mich so in die Hölle hinunter schämen. Verstehst du das überhaupt? Verstehst du überhaupt, was ich meine? Übrigens war nicht zu leugnen, dass Nicoletta um diese Zeit blendend in Form war. Alles an ihr schien gespannt. Alles blitzte. Verführte, knisterte wie geladen mit Elektrizität. Sie ließ ihre Katzenaugen strahlen und zwang mittels hypnotischer Kräfte allen die Meinung auf, dass sie herrliche Beine habe. Ähnlich den indischen Märchenerzählerinnen, die ihr verzaubertes Publikum dahin bringen, dort, wo nur blaue Luft ist, Palmen wachsen und Affen springen zu sehen. In der ersten Herbstnovität spielte sie eine tragische Demi-Mondaine. Die Kritiken waren ein Chorus der Begeisterung. Der Tenor: Nicoletta von Nippur, am Beginn einer großen Laufbahn. Ich verlange von dir, dass du sofort zu mir kommst. Stopp. Verbiete, dass du dich länger als Schauspielerin prostituierst. Stopp. Erwarte dich morgen am Bahnhof. Stopp. Theophil Mader. Nicoletta! Weißt du, was du da tust? Nicoletta, du hast einen Vertrag. Kein Theater dieser Welt wird dich mehr engagieren. Deine Karriere ist ruiniert. Deine Karriere ist ruiniert! Von der deftigen Konventionalstrafe nicht zu reden. Das Hamburger Künstlertheater wird wohl kaum mit Herrn Mader um den Besitz meiner Person prozessieren. Und all das um dieses schnoddrigen Propheten willen? Er ist 30 Jahre älter als du. Er könnte dein Vater sein und... Er ist krank. Er ist wie mein Vater. Ich habe ihn wiedergefunden! Nicoletta reiste ab, ohne sich verabschiedet zu haben. Aber es war nicht nur Schmerz, was Barbara empfand, auch so etwas wie Erleichterung. Ihr eigenes Dasein, der neue Alltag in der fremden Stadt und an der Seite eines fremden Mannes, nahmen sie fast völlig gefangen. Sie zweifelte nun daran, ob die Leidenschaft, die Hendrik ihr während der ersten Wochen ihrer Bekanntschaft gezeigt hatte, jemals echt gewesen war. Ich bin betrogen worden. Ich habe mich von einem Komödianten betrügen lassen. Er brauchte irgendeinen Menschen an seiner Seite. Aber geliebt hat er mich nie. Stolz, Wohlerzogenheit und Mitleid hinderten sie daran, ihre Gekränktheit auszusprechen, ihre Enttäuschung zu zeigen. Hendrik aber war empfindlich genug zu spüren, was sie ihm verbarg. Qualvoll litt er unter dem Versagen seines Gefühls, unter dem Versagen seiner Physis, das sich auf blamable und groteske Weise des Öfteren wiederholt hatte. Er stöhnte über seine Niederlage. Lagen nicht Spott, Hochmut und kalter Dünkel in Barbaras forschendem Blick, den sie jetzt so oft auf ihn richtete? Er begann, ihre Augen zu fürchten. Weil nur die Liebe uns scheint, weil man sich ahnungslos schenkt und immer eines nur denkt, ich hab dich lieb. In In Barbaras Gegenwart allein den Namen Juliette zu denken, bereitete ihm bereits einen bösartigen Triumph, der ihn für manche Kränkung entschädigte. Heinz, mein Süßer, wenn du nicht artig bist, dann gehe ich ins Theater und mache Krach. Er hatte seine schwarze Venus denn auch bereits in der zweiten Woche nach seiner Rückkehr getroffen. Du willst mich erpressen? Gewiss doch. Mit Geld allein ist es aber nicht getan, mein Zuckeräffchen. Du musst mich besuchen. Was fällt dir ein? Rede kein Blech, mein Schaf. Deine Frau Gemahlin kann dir nicht bieten, was du brauchst. Ich habe sie mir doch angeschaut, deine Barbara, also. Wann kommst du zu mir? Und die makabren Exerzitien wurden fortgesetzt. Ihr, nur Juliette gegenüber, zwang er sich zur Aufrichtigkeit. Er verheimlichte nichts, nicht einmal die eigene Schande. Na, wenn das so ist, mein Süßer, wenn sich das so verhält, dann kannst du wohl nicht erwarten, dass deine Schöne dich noch mit besonderem Respekt behandelt. Ja, ja! Aha! Viel und herzlich gelacht. Barbara unterhielt sich gern mit Otto Ulrichs. Er widmete die Hälfte seiner Zeit und seines Einkommens der politischen Arbeit und ließ sich in der Angelegenheit revolutionäres Theater nun schon seit langem von Hendrik Höfgen hinhalten. Wenn du nicht bald ernst machst in dieser Sache, dann wirst du lächerlich. Es ist ja nicht meine Angelegenheit, Hendrik. Und nicht ich bin es, für die der Glaube an die Weltrevolution den Lebensinhalt bedeutet. Nein, aber ich schäme mich für dich. Barbara, das sind dilettantische Redensarten. Deine Ahnungslosigkeit in den Fragen revolutionärer Taktik ist komplett. Die Taktik bestand darin, dass er täglich neue Ausflüchte ersann, um mit den Proben für das revolutionäre Theater nicht beginnen zu müssen. Damit aber doch irgendeine Tat im Interesse der Weltrevolution geschehe, entschloss er sich plötzlich dazu, einen Vortrag über das Zeittheater und seine moralische Verpflichtung zu halten. Eine pathetische und unverbindliche Ansprache, teils aus dem Vokabular seines Direktors, teils aus dem Wortschatz Otto Ulrichs, recht wirkungsvoll zusammengestellt. Es war ein voller Erfolg. Nun ist die Situation reif. Wir können handeln. Doch bereits nach der vierten Probe wurde Höfgen krank und die Eröffnung des revolutionären Theaters auf unbestimmte Zeit verschoben. Mindestens einen im Ensemble freute das, Hans Miklas. Er hielt das revolutionäre Theater für ausgemachten Schwindel. Unser Führer wird dem Volk seine Ehre wiedergeben. Bald kommt der Tag. Unsere Bewegung wird siegen. Dann werden die Deutschen in Deutschland endlich wieder etwas zu sagen haben. Wie ein begeisterter 16-Jähriger sah er aus, mit dem verwirrten Haar und den leuchtenden Augen. Wenn der Tag erst da ist. Wenn der Tag erst da ist und unser Führer die ganze Macht übernimmt, dann ist Schluss mit Kapitalismus und Bonzenwirtschaft. Die Zinsknechtschaft wird gebrochen. Die Großbanken und die Börsen, die unsere Volkswirtschaft aussaugen, die können zumachen. Und niemand wird ihnen nachweinen. Barbara machte den erhitzten Knaben darauf aufmerksam, dass sein Führer, der den Kapitalismus abschaffen wollte, sehr viel Geld von der Schwerindustrie und den Großgrundbesitzern bekäme. Woraufhin Miklas zornig wurde und solche Verdächtigungen als typisch jüdische Hetze scharf zurückwies. Auch Höfgen tobte. Alle Nazis sind Lumpen. Nicht aus kleinbürgerlicher Gatteneifersucht, wie er sagte, sondern aus politischen Gründen. Man sitzt nicht mit einem Lumpen von Nationalsozialisten den ganzen Abend an einem Tisch. Man beschmutzt sich, wenn man sich abgibt mit einem von ihnen. Du hast keine Gesinnung, Barbara, sondern nur verspielte Neugierde. Hast du denn keine Vorstellung davon, wie er und seine Freunde uns behandeln würden, wenn das Pack wirklich an die Macht käme? Ich möchte dann nicht mehr leben in diesem Land. Und warum setzt du dich dann an einen Tisch mit so einem? Das ist wohl die edle bürgerliche Toleranz. Du wärst imstande, noch dem faschistischen Terror interessante Seiten abzugewinnen. Höfgen stolzierte wie ein Gockelhahn durchs Zimmer, ekstatisch schielend und das Kinn gereckt. Barbara stand unbeweglich. Hätte Hendrik sie angesehen in diesem Augenblick, er wäre erschrocken vor dem großen Ernst ihres Gesichtes. Wo ist Frau Türkheim-Gewernitz zurzeit engagiert? Als komische Alte in Heidelberg. Schön, schön. Wenige Tage später kam es zwischen Hendrik und dem jungen Miklas zu einem Zusammenstoß. Wer ist die erste Sentimentale am Stadttheater in Jena? Eine blöde Kuh. Sie heißt Lotte Lindenthal. Ja, ja. Anlass war ein Rätselspiel, bei dem Höfgen in der Kantine unter Beweis stellte, dass er in den Ensembles aller deutschen Schauspiel-, Opern- und Operettenbühnen genauestens Bescheid wusste. Lotte Lindenthal. Darauf hatte sich Miklas eingemischt. Zack, zack. Warum ist gerade Lotte Lindenthal eine blöde Kuh? Ich weiß nicht, warum sie eine ist, aber sie ist eine. Ich, Herr Höfgen, kann Ihnen sagen, warum Sie gerade diese Dame beleidigen wollen. Weil Sie genau wissen, dass sie die Freundin eines unserer nationalsozialistischen Führer ist. Hoch! Heil. Es interessiert mich nur mäßig, den Namen von Fräulein Lindenthals Buhlen zu erfahren. Im Übrigen dürfte es eine lange Liste werden. Fräulein Lindenthal amüsiert sich nicht nur mit ihrem Fliegeroffizier. Hüten Sie sich! Ich dulde es nicht, dass die Freundin eines deutschen Helden öffentlich beleidigt wird. Ei, ei, Sie dulden es nicht. Es war Ulrichs, der Miklas zurückhielt, als er sich auf Höfgen stürzen wollte. Du bist wohl besoffen, Miklas. Nicht besoffen, im Gegenteil. Niemand in diesem verjudeten Milieu scheint etwas dabei zu empfinden, wenn man eine Dame beschimpft. Genug! Ich glaube Ihnen, mein Lieber, dass Sie jetzt nicht besoffen sind. Sie werden sich also auch nicht auf mildernde Umstände berufen können. Unter dem verjudeten Milieu, in dem Sie sich jetzt noch befinden, wenn sie nicht mehr lange zu leiden haben. Man soll keine Märtyrer schaffen. Es wäre gerade bei der augenscheinlichen politischen Situation durchaus falsch. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Aber es scheint mir zwecklos, die Debatte fortzusetzen. Der Fall liegt einfach. Ihr habt zwischen mir und Herrn Hans Miklas zu wählen. Wenn er an diesem Theater bleibt, werde ich es verlassen. Herr Höfgen, sicher doch. Aber sicher. Reden Sie keinen Unsinn. Sie können beruhigt sein, der Junge fliegt. Hendrik Höfgen regierte im Hamburger Künstlertheater im Büro auf der Bühne. Natürlich wurde auch seine Gage erhöht. Nur einen Menschen gab es, den zu gewinnen ihm nicht gelang. Die Entfremdung zwischen ihm und Barbara war fortgeschritten während dieses Winters. Ihre stille Missbilligung warf einen Schatten über seine Triumphe. Schluss, Schluss, Schluss, Schluss! Ihr habt Blei in den Beinen! Auf der Bühne standen die Girls, warfen die Beine und schrien den Refrain eines Chansons. Höfgen stand, tyrannisch gereckt und mit gebreiteten Armen, auf der rechten Seite der Bühne und beherrschte alles. Er stampfte nach dem Rhythmus der Orchestermusik. Sein fahles Antlitz faszinierte durch den Ausdruck äußerster Entschlossenheit. Da, da, da, da, da, da, da, eins, zwei. Ihr sollt keinen Trauermarsch tanzen, sondern offenbar. Herrisch winkte er dem Orchester. Na los, weiter jetzt. Und da es wieder zu spielen begann, tanzte er selbst. Höchst schamlose, höchst erregende Verwandlung am hellen Vormittag. Schien er nicht Dionysos, der Gott der Trunkenheiten, zu sein, wie er nun ekstatisch die Glieder warf? Woher kann er das? Und was fühlt er jetzt? Er macht den Girls vor, wie sie die Beine werfen sollen. Das sind seine Ekstasen. Also, weiter! Herr Höfgen, ich bitte um Entschuldigung. In diesem Augenblick unterbrach ein junger Mann die frenetische Übung. Direktor Schmitz lasse Höfgen bitten, den Plakatentwurf für die Operettenpremiere zu begutachten. Hendrik winkte der Musik und klemmte sich das Monokel vors Auge. Das ist doch unerhört. Das ganze Zeug muss neu gesetzt werden. Kann in diesem Hause denn niemand meinen Namen richtig schreiben? Ich heiße Hendrik. Hendrik Höfgen. Hendrik Höfgen litt, wenn er die Berliner Zeitungen las. Die Hauptstadt schien ohne ihn auszukommen. Er konnte in der Provinz versauern. Die Filmgesellschaften, die großen Theater. Ja, ja. Schön, schön. Sie schienen seiner nicht zu bedürfen. Er griff sich an die Wange, als hätte er Zahnweh. Erster zu sein in Hamburg. Sie wollen doch nicht wirklich weg von hier, Hendrik. Es ist alles ganz unentschieden. Zunächst gastiere ich einmal in Wien. Es ist alles ganz unentschieden. Zunächst gastiere ich einmal in Wien. Er sagte es so nachlässig, als erwähne er eine Tatsache, die bereits seit langem bekannt sei. Der Professor hat mich aufgefordert. Ganz nette Rolle. Eigentlich wollte ich ablehnen. Wer ist schon in Wien im Juni? Aber schließlich... Der Professor besaß als Regisseur einen legendären Ruf und ungeheures internationales Ansehen. Er leitete zudem auch Theater in Berlin. Wir werden uns im Herbst wiedersehen, mein Liebling. Und dann bin ich vielleicht schon ein anderer. Ich muss mich durchsetzen. Ich muss. Und du weißt ja, mein Liebling, für wen ich ehrgeizig bin. Du weißt ja, mein Liebling. Hendrik neigte sein ergriffenes, fahles Gesicht über Barbaras bräunliche Hand. War diese Szene nur Komödie? Oder hatte sie auch Echtes enthalten? Barbara sann darüber nach. Wo begann bei diesem Menschen das Falsche? Und wo hörte es auf? Sie sprach mit ihrem Vater darüber, mit der Generalin und einem ihr ergebenen Jugendfreund. Ich glaube, ihn zu kennen. Er lügt immer. Und er lügt nie. Seine Falschheit ist seine Echtheit. Es klingt kompliziert, aber es ist völlig einfach. Er glaubt alles. Und er glaubt nichts. Er ist ein Schauspieler. Aber du bist noch nicht fertig mit ihm. Noch immer bist du neugierig auf ihn. Du musst noch bei ihm bleiben, Barbara. Zunächst gastiere ich einmal in Wien. Es ist alles ganz unentschieden. Herr Höfgen, einige Leute, die etwas vom Theater verstehen, weisen mich auf Sie hin. Dieser Marder zum Beispiel. Und auch Ihr Schwiegervater, der Geheimrat, hat mir von Ihnen gesprochen. Im Leben bin ich unscheinbar, Herr Professor. Aber auf der Bühne... Na, man könnte es ja mal mit Ihnen versuchen. Es ist kein großes Engagement. Kein großes Engagement, das ich Ihnen anbiete. Wahrscheinlich sind Sie von Hamburg her ein relativ anständiges Einkommen gewohnt. Sie werden sich mit weniger zufrieden geben müssen. Mir liegt gar nichts an Geld. Wirklich nicht. Er akzeptierte anstandslos einen Vertrag, den er dem Direktor Schmitz um die Ohren geschlagen hätte. Musste er sich dergleichen gefallen lassen? Er musste wohl, denn er wollte nach Berlin. Opfer waren zu bringen, wenn man nach oben wollte. Bald ist es soweit. Ich bin unscheinbar im Leben. Aber auf der Bühne, diesmal ganz hinauf. Mir liegt nichts an Geld. Wirklich nicht. Rhythmus, meine Damen. Wirklich nicht. Um hinaufzukommen, diesmal ganz hinauf, muss er alle seine Kräfte spannen. Mit Genugtuung stellt er fest, Sie sind unverbraucht. Sein Körper strafft sich. Jawohl. Diesmal ganz hinauf. Die Bewegungen sind tänzerisch und kampfeslustig zugleich. Barbara ist zu Hendrik zurückgekehrt. Halb spöttisch, halb bewundernd sieht sie ihm zu, der im wehenden Ledermantel und auf bewegten Sandalen sich immer unterwegs, stets in Aktion und in der Nähe großer Entscheidungen zu befinden scheint. Der verwandelte, höchst gespannte Hendrik gefällt ihr besser als der provinzielle Liebling, der schon Fett ansetzte. Es fasziniert sie, seinen bebenden, gehetzten Berichten über den Fortgang seiner Karriere zu lauschen. Bald ist es soweit. Du wirst sehen. Erst ist es nur eine kleine Rolle, in der man ihn bemerkt, aber man bemerkt ihn. Doch schon bald, in einer aufsehenerregenden Inszenierung des Dramas »Die Schuld«, gelingt es ihm, vom Interesse des Publikums und der Presse auf sich den größten Teil zu versammeln. Es ist eine Gesellschaft von Verfluchten, die in diesem Stück handelt und leidet. Jede Person, die auftritt, scheint ein finsteres Zeichen auf der Stirn zu tragen. Von allen Verkommenen der Verkommenste aber ist Hendrik Höfgen. Seiner fahlen, teuflischen Miene, seiner belegten und matten Stimme ist es anzumerken, dass er mit allen Lastern vertraut ist. Unter Schauern empfindet das Publikum, dieser ist die Inkarnation des Bösen. Die Inkarnation des Bösen! Die Verworfenheit als Delikatesse für reiche Leute. Damit schafft er es. Schafft er es. Und wie er es schafft. Schön, schön. Er bewegt sich wie eine böse Katze. Man erklärt ihn allgemein als die Größe von morgen, als den aufsteigenden Stern, als bedeutende Hoffnung. Ja, ja. Die Inkarnation des Bösen. Des Bösen. Damit schafft er es. Sein Vertrag für die nächste Spielzeit 1929-30 sieht schon ganz anders aus als der vom Vorjahr. Oh, wie himmlisch böse er doch ist. Der Sommer ist da. Hendrik mietet eine neue Wohnung am Reichskanzlerplatz, kauft sich Hemden, gelbe Schuhe und zartfarbene Anzüge. In diesem Sommer steht er zum ersten Mal vor der Kamera. In einem Kriminalfilm spielt er den großen Unbekannten, den geheimnisvollen Übeltäter. Meist mit einer schwarzen Maske vorm Gesicht. Er macht gut Kasse. Nein, nein, nein, nein, meine Herren, so geht das ganz und gar nicht. Die Angebote übertreffen seine Erwartungen. Er muss sie teilweise ablehnen. Er macht sich rar. Plötzlich ist er der von allen Umworbene. Alle wollen ihn haben. Aber darüber können wir später reden. Ein Traum wird wahr. In jeder Zeitung, die er aufmacht, findet er seinen Namen. Alles glückt. Jedes Unternehmen ein Triumph. Hendrik Höfgen, der Mann des Tages. Nein, nein, nein, nein. Und es ist alles wieder, wie es in Hamburg war. Nur in anderen Dimensionen, in größerem Stil. Ich habe Nein gesagt. So kann ich nicht auf die Bühne. Er gönnt sie sich nun wieder recht häufig, diese kleinen hysterischen Zusammenbrüche. Sie bekommen ihm gut. Barbara hat sich wieder von ihm zurückgezogen. Immer seltener kommt sie nach Berlin. Da entschließt sich Hendrik, Juliette Reisegeld zu schicken. Bereits am nächsten Tag trifft sie ein. Pass nur auf, Bubi. Bei der großen Premiere, nächste Woche zum Beispiel, ich ziehe mir mein buntes Seidenkleid an und setze mich in die erste Reihe. Das gibt einen Skandal. Hendrik muss zahlen und er zahlt gern. Es bereitet ihm Lust, ausgenutzt zu werden. Juliette, ich liebe dich. Ich liebe dich wie am ersten Tag. Wenn du weg bist, begreife ich erst, was du mir bedeutest. Die strengen Damen von der Taunton-Straße sind unerträglich langweilig gegen dich. Es ist doch nicht zu schildern. Soll ich denn ganz verwildern? Mein Gott, was ist denn nur mit mir geschehen? Sieht er nicht aus wie ein Lord? Er hat einen so lasterhaften Zug um den Mund und diese herrlich blasierten Augen. Nach der Abendvorstellung tritt Höfgen noch in einem Music Hall auf. wo er für 300 Mark noch schnell ein Chanson singt. Gestern habe ich sie im Wintergarten bewundert. Es ist doch nicht zu schildern. In Deutschland steht alles glänzend. Besser könnte es nicht stehen. Gibt es eine Krise? Gibt es Arbeitslose? Gibt es Saalschlachten und Straßenkämpfe? Deutsche Männer und Frauen! Wird Arbeitern von Burschen in brauner Uniform das Gesicht zertreten? Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Es ist nicht zu schildern. Hochheim, es werden Köpfe rollen. Der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Schurken! Intriganten! Wir wollen einen deutschen Künstlertyp züchten, der bewusst und offen, mit Stolz und Eigenart, den Aufgaben dient, die die Zeit uns gegeben hat. Hoch! Ein. Wir besitzen nicht den Ehrgeiz, dem Dirigenten vorzuschreiben, wie er eine Partitur zu dirigieren haben. Aber was gespielt wird und was dem Geiste unserer Zeit entspricht, darüber behalten wir uns das souveräne Vorrecht vor, zu bestimmen. Fällt es dem Schauspieler Höfgen nicht auf, dass der Tanz zu dessen beliebtesten Anführern er mittlerweile zählt, die grausige Tendenz zum Abgrund hat. Hendrik Höfgen, Spezialist für elegante Schurken. Schurken, Mörder im Frack, historische Intriganten. Hoch, heil, sieht nichts, hört nichts, merkt nichts. Er lebt gar nicht in Berlin. Er kennt nichts als Bühnen, Filmateliers, Garderoben, ein paar Nachtlokale, Festsäle, versnobte Salons. 1930, 1931, 1932, hoch, heil! Er lebt von einer Premiere zur nächsten. Von einem Film zum anderen her. Zählt Aufnahmetage, Probentage. Immer im Zustand höchster Spannung. Eingesperrt in seinen Ehrgeiz wie in ein Gefängnis. Unersättlich, unermüdlich. Als Indianer in kleidsamer Apachentracht. Als Rokokofürst im gestickten Kostüm. Als orientalischer Despot in üppigem Gewand. Als preußischer König oder als degenerierter englischer Lord. Im Golfanzug oder Pyjama. Dieser Höfgen spielt alles. Kann alles. Es ist die Vielfalt seiner Leistungen, die seinen Ruhm ausmacht. Hendriks große Rolle in der Saison 32-33 wird der Mephisto sein, in der neuen Faust-Inszenierung, die das Staatstheater zu Goethes 100. Todestag herausbringt. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. Des Chaos wunderlicher Sohn. Er spielt ihn als tragischen Clown, als diabolischen Pierrot, mit kahlgeschorenem Schädel, weiß gepudert. Die Augenbrauen grotesk in die Höhe gezogen, der blutrote Mund zu einem starren Lachen verlängert. Im Kostüm aus schwarzer Seide. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde, so ist denn alles, was ihr Sünde, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Dieser Höfgen kann alles. Spielt alles. Rokokofürst. Despot. König. Lord. Mörder im Frack. Wahnsinnige. Narr. Leute, die seit 10 Jahren kein anderes Wort kannten als nur eines. Sie wollen weder einen Krieg in Deutschland. Sie sind nicht fähig. Historisch zu denken. Wahnsinnige Narren. Sie beurteilen die Weltsituation vom Horizont des Buttereinkäufers. Wahnsinnige Narren. Und dabei geht es ihnen nicht einmal um die Butter, sondern es geht ihnen nur darum, dem nationalsozialistischen Reich Schwierigkeiten zu machen. Ich will einen Krieg haben. Der Schauspieler Höfgen befand sich in Spanien, als jener Mann mit der bellenden Stimme Reichskanzler wurde. Das ist ja scheußlich, dachte Höfgen. Ach, hätte er sich doch nur ein wenig besser gestellt mit den Blut- und Bodendichtern. Was für einen unverzeihlichen Fehler hatte er gemacht. Man musste kühl und gefasst bleiben. Angenommen, die Nazis blieben an der Regierung. Was hätte ich zu fürchten? Ich gehöre keiner Partei an, bin kein Jude. Was für ein Vorteil. Doch auch als blonder Rheinländer. Kein Jude. Man wird mir also verzeihen. Schien es ihm angezeigt, sich erst einmal fernzuhalten von der deutschen Hauptstadt, wo der Reichstag brannte. Bin in Paris. Stopp. Wichtige Besprechung in Filmangelegenheiten. Stopp. Lotte Lindenthal, eine einflussreiche Person mittlerweile, war darauf aufmerksam gemacht worden, dass Hendrik Höfgen in Paris sitze und sich nicht nach Deutschland traue. Die Favoritin des zum preußischen Ministerpräsidenten avancierten Fliegeroffiziers hatte darüber lachen müssen. Was fürchtete dieser Mensch? Er war kein Jude. Und zudem ein bedeutender Künstler. Fräulein Lindenthal hatte ihn als Mephisto gesehen. Was fürchtet dieser Mensch? Leute wie ihn können wir nicht entbehren. Mag er sich auch früher allerlei Extravaganzen geleistet haben. Hauptsache ist schließlich der gute Kern. Und als ihr mächtiger Freund seine Abendvisite machte, erbat sie sich Höfgen als Partner in dem Lustspiel, mit dem sie am Berliner Staatstheater debütieren wollte. Keiner eignet sich so gut für die Rolle wie er. Oh, sag mal, Lotte. Der Ministerpräsident erkundigte sich, ob Höfgen Jude sei. Aber dann nahm alles die gewünschte Wendung. Die Pariser Leidenszeit war beendet. Berlin wartete. Es bedeutet eine so große Freude für mich, mit Ihnen spielen zu dürfen. Liebes Fräulein Lindenthal. Ich bin so froh. Herr Höfgen, ich bin so froh, dass ausgerechnet Sie mir das sagen. Ein Mensch, der seinen Beruf so heilig ernst nimmt wie Sie, schmeichelt nicht in künstlerischen Dingen. Ohne die Protektion der Lindenthal wäre er verloren gewesen. Nein, Herr Höfgen, hier herrscht nun ein anderer Geist als der, den Sie in diesem Haus gewöhnt waren. Er hatte furchtbare Feinde. Der neue Staatstheaterintendant war einer von ihnen. Ich weiß nicht, ob Sie sich wieder bei uns einleben werden. Das schreiben Sie besser nochmal, ja? Mit dem Kulturbolschewismus ist endgültig Schluss. Und offen gesagt, mir schien kein besonderer Anlass zu bestehen, Sie aus Paris wieder hierher zu rufen. Aber Fräulein Lindenthal wünscht Sie als Partner in dem kleinen Lustspiel, mit dem Sie hier debütiert. Ich wollte nicht ungefällig sein gegen die Dame. Sie verstehen, Höfgen? Sind Sie soweit? Ein beängstigender Anfang. Na gut. Und jetzt hochachtungsvoll Datum und Unterschrift. Umso beängstigender, wenn man bedachte, dass hinter dem rachsüchtigen Intendanten der Propagandaminister stand. Deutsche Männer und Frauen, wir wollen einen deutschen Künstlertyp züchten, der bewusst und offen, mit Stolz und Eigenart, den Aufgaben dient, die die Zeit uns gegeben hat. Wir besitzen nicht den Ehrgeiz, dem Dirigenten vorzuschreiben, wie er eine Partitur zu dirigieren habe. Aber was gespielt wird und was dem Geiste unserer Zeit entspricht, darüber behalten wir uns das souveräne Vorrecht vor, zu bestimmen. Bemerkte Höfgen, wie die Straßen von Berlin sich verändert hatten? Sah er die braunen und die schwarzen Uniformen, die Hakenkreuzfahnen, die marschierende Jugend? Wusste er von den Konzentrationslagern? Wollte er davon wissen? Barbara. Er hatte sie zufällig in einem Café in Paris gesehen, aus der Ferne, sie nicht angesprochen. Und Otto Ulrichs hatte bereits mehrere Verhöre über sich ergehen lassen müssen und war noch immer interniert. Der arme Kerl, im Augenblick kann ich nichts für ihn tun. Man muss Geduld haben, es ist nicht leicht, aber man muss Geduld haben. Während Höfgen und die Lindenthal noch ihre Komödie probierten, wurde bekannt, dass der Faust wieder ins Repertoire des Staatstheaters aufgenommen werden sollte. Die Rolle des Mephisto wurde mit einem parteinahen Schauspieler besetzt. Frau Lotte, ich habe eine große, große Bitte. Sie wissen doch, Der Mephisto. Verstehen Sie mich, Lotte? Ich muss den Mephisto spielen. Verstehen Sie das? Ich spreche noch heute mit ihm. Ich bin meinen Kollegen und Freunden immer gerne behilflich. Ich werde versuchen, was ich kann. Am nächsten Morgen rief das Sekretariat der Staatstheaterintendanz an, um Höfgen mitzuteilen, er werde am Nachmittag zur Probe der neuen Fausteinstudierung erwartet. Gerettet! Ich bin gerettet! Das ist der Sieg. Er schickte einen großen Strauß gelber Rosen an Lotte Lindenthal und legte einen Zettel bei, auf den er in großen Buchstaben das Wort Danke schrieb. Dass der Intendant ihn vor der Probe in sein Büro bitten ließ, erschien ihm beinahe schon selbstverständlich. Oh, Herr Höfgen, wie ich mich freue. Wie ich mich freue, Sie in dieser ewigen, tief deutschen Rolle zu sehen. Der Intendant war durchaus nicht geneigt, sich wegen eines Hendrik Höfgen mit der Macht zu überwerfen. Unter uns gesagt, Sie haben es mir zu verdanken, dass Sie den Mephisto spielen werden. Es gab da gewisse Bedenken. Man fürchtete gewisse kulturbolschewistische. Aber was rede ich? Es ist mir gelungen, diese Befürchtungen zu widerlegen. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Nach der Hexenküchenszene war die Pause. Bravo! Bravo! Ja, ja! Bravo. Schön, schön! Herzlich gelacht. Aha, unser Mephistopheles. Der Ministerpräsident ließ den Schauspieler Höfgen zu sich in die Loge bitten. Treten Sie doch ein wenig näher. Mit schöner Gebärde breitete Höfgen die Arme unter dem Cape, so dass es wirkte, als wüchsen ihm schwarze Flügel. Wie lächerlich stark mein Herz klopft. Der Ministerpräsident hatte sich erhoben. Da stand er in all seiner Größe und funkelnden Fülle. Und er streckte ihm die Hand hin. Es sah aus, als wollte der Mächtige einen Bund schließen mit dem Komödianten. Ich habe mich beschmutzt. Beschmutzt. Den Fleck auf meiner Hand, den bekomme ich nun nicht mehr weg. Ich habe mich verkauft. Bin gezeichnet. Der Dicke! Lässt mich ganz groß werden! Auf Hendrik Höfgen war ein Schimmer von dem ungeheuren Glanz gefallen, der die Macht umgibt. Das Auge des Gewaltigen war auf einen aus der Menge gefallen. Hoch, Heil, gebt es zu, er passt nicht übel in diese Gesellschaft. Er hat ihre falsche Würde, ihren hysterischen Elan, ihren eitlen Zynismus und die billige Dämonie. Er ist ganz herangekommen an die Göttergruppe. In der Wohnung am Reichskanzlerpalast hörte das Telefon nicht mehr auf zu läuten. Es waren die Direktoren der Theater- und Filmgesellschaften, es waren Schauspieler, Autofirmen und Autographensammler, es waren... Höfgen ließ sich nicht sprechen. Er lag im Bett und war hysterisch vor Glück. Der Ministerpräsident hatte ihn zu einem intimen Abendessen ins Palais gebeten. »Es werden ein paar Freunde da sein«, hatte er gesagt. Es ist nicht zu schildern. Jetzt werde ich ganz groß. Hendrik lernte die Halbgötter kennen und wurde auch dem Propagandaminister vorgestellt. Dieser kleine, agile Herr war also der Meister über den enormen Reklameapparat des Dritten Reiches. Der schlaue Kopf der Partei, der sich das alles ausdachte. Wie leicht alles ging, wie glücklich sich alles fügte. Hendrik empfand, dass er ein Glückskind war. Ein Günstling des Ministerpräsidenten. Sie haben mich diesen Mephistopheles erst so richtig verstehen lassen, mein Lieber. Das ist ja ein toller Bursche. Haben wir nicht alle was von ihm? Ich meine, steckt nicht in jedem Deutschen ein Stück Mephistopheles, ein Stück Schalk und Bösewicht? Wenn wir nichts hätten als die faustische Seele, wo kämen wir denn dahin? An einem besonders gemütlichen Abend entschloss sich Höfgen, seine Verfehlungen zu beichten. Er gestand, dass er von den zersetzenden bolschewistischen Strömungen nicht unberührt geblieben sei. Ich habe mich Ihnen offenbart. Sie können mich vernichten, Herr Ministerpräsident. Jeder kann sich mal in was Blödes verrennen. Es waren schlimme Zeiten. Herr Ministerpräsident. Nun ging er dazu über, dem General auseinanderzusetzen, dass auch andere verdienstvolle Künstler. Ich bitte Sie für einen bestimmten Menschen. Für einen Kameraden. Ich kann versprechen, dass er sich gebessert hat. Das Unglaubliche geschah. Otto Ulrichs wurde freigelassen. Man offerierte ihm sogar ein kleines Engagement. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Ich ekle mich davor. Von diesen Mördern. Otto, wie willst du denn heute durchkommen ohne List und Verstellung? Nimm dir ein Beispiel an mir. Du bist schlauer. Aber mir fallen diese Dinge so furchtbar schwer. Bleiben wir draußen. Können wir nur schimpfen, aber nichts erreichen. Ich bin mittendrin. Ich erreiche was. Ich bin mittendrin. Leider gab es eine Sache, die ihm Sorgen machte. Er wusste nicht, wie er seine Juliette loswerden sollte. Vielleicht hatte er sich noch niemals so heftig nach ihr gesehnt wie jetzt. Aber er wagte es nicht mehr, sie zu besuchen. Das Risiko war zu groß. Eine Schwarze. Das war mindestens so arg wie eine Jüdin. Eine Negerin, mit der man ein Verhältnis hat. Und die einen obendrein auch noch schlägt. Ein Schuft bist du! Ein ganz gemeiner Schuft! Rassenschande nennt man das. Du hast niemals etwas ernst genommen. Nichts. Gar nichts auf dieser Welt. Außer deiner dreckigen Karriere. Ein Schuft bist du. Ein ganz gemeiner Schuft. Nein, Juliette wollte nicht weichen. Sie tobte und drohte. Und wieder ging Hendrik zum Ministerpräsidenten, vertraute sich ihm an. Wir sind alle keine Unschuldsengel. Ein Negerweib. Das ist ja eine schöne Geschichte. Das Mädel muss weg. So viel ist sicher. Barbara hatte aus Paris geschrieben. Sie wollte die Scheidung. Es war nur eine Formalität. Die Menschen, die er einmal seine Freunde genannt hatte, waren über die Länder verstreut. Einigen von ihnen ging es gut. Anderen wiederum, den meisten, nicht. Du hast niemals etwas ernst genommen. Auch Juliette lebt jetzt in Paris. Und Hendrik, der Vielgewandte, ist der Huld der Mächtigen sicher. Er darf viele und schöne Rollen spielen, er darf filmen und verdient schweres Geld. Es fällt in diese Zeit, dass man Hendrik die Intendanz der Staatstheater anträgt. Er nimmt an. Und Nicoletta von Niebuhr, mittlerweile an seiner Seite, feiert mit ihm. Das ist der Sieg. Das ist der Sieg. Mein Liebling, ich habe immer gewusst, dass er für dich kommen wird. Schön. Der Intendant war schön. Würdig. Der Intendant war würdig. Beliebt. Der Intendant war beliebt. Ein feiner Kerl. Beinahe alle Menschen mochten ihn. Judenrein. Die Villa des Intendanten war groß. Geradezu ein Schloss. Und lag im Grunewald. Der Intendant besaß mehrere Wagen. Die Diener trugen schwarze Livreen mit silbernen Borten. Herr Intendant, Sie haben doch einen gewissen Einfluss auf die höchsten Stellen. Es ist Ihre Pflicht, den Herrn Ministerpräsidenten auf die Zustände in den Konzentrationslagern aufmerksam zu machen. Was wollen Sie? Was wollen Sie, junger Freund? Was verlangen Sie von mir? Soll ich den Niagara-Fall mit einem Regenschirm aufhalten? Nein. Nein, diesem Höfgen war nichts anzuhaben. Selbst die hartnäckigsten Gerüchte prallten an seinem Schutzwall ab. Und schließlich empfing ihn sogar der Führer. Nicoletta übersiedelte nach der Hochzeit mit Schrankkoffern und Hutschachteln zu ihm in den Grunewald. Die Kammerzofe, die ihr beim Auspacken behilflich war, erschrak ein wenig, als sie die hohen roten Stiefel sah. Was ist? Ich werde sie als Penthesilea tragen. Am Rande des Weges häuften sich die Leichen. Köpfe rollten. Ich mache mir Sorgen um Ulrichs. Der ist doch schon lange tot. Das Land verwandelte sich in ein Heerlager. Die Rüstungsindustrie florierte. Totale Mobilmachung in Permanenz. Und Hendrik spielte Hamlet. Versuchte es, es fiel ihm schwer. Bei Mephisto war er sich jeder Geste sicher gewesen, jedes Tones. Hamlet aber entzog sich. Du bist nicht Hamlet! Du besitzt nicht die Vornehmheit, die man sich allein durch das Leiden und durch die Erkenntnis erwirbt. Oh, schmelze doch dies allzu feste Fleisch! Zerging und löst in einen Tau sich auf! Alle seine Akzente waren maßlos und schrill. Statt zu klagen, schrie und tobte er. Sein Lachen gellte, seine Bewegungen zuckten. Und was du erkannt hast, war dir nicht mehr wert als ein Titel und eine stattliche Gage. Du bist ein Affe der Macht, ein Clown zur Zerstreuung der Mörder. Der Ministerpräsident, schimmernd in Purpur, Gold und Silber, und seine Lotte, sanft strahlend in Himmelblau, standen in ihrer Loge und spendeten demonstrativen Applaus. Ich war nicht Hamlet. Ich war falsch. Schlecht. Sie werden lügen. Wie war dieser Abend zu überstehen? Wie über diese Stunden tiefer Ratlosigkeit hinwegzukommen? Er wusste. Oben in ihrem Boudoir erwartete ihn seine Frau. Wahrscheinlich trug sie unter dem leichten Seidengewand die hohen, geschmeidigen Stiefel aus glänzendem roten Leder, die Peitsche, die auf dem Toilettentisch lag. Hendrik stöhnte. Da öffnete sich die Tür. Es war seine Mutter. »Es tut mir so schrecklich leid, dass ich nicht im Theater sein konnte, mein Sohn. Aber du weißt ja meine Migräne. Ich fühlte mich gar nicht gut. Wie war es denn? Sicher doch ein großer Erfolg.« »Ah, Mutter. Ja, es war ein Erfolg. Ein großer Erfolg.« Mephisto von Klaus Mann. Hörspielfassung Michael Farin. Erzähler Axel Milberg, Hendrik Höfgen, Ignaz Kirchner sowie Eva-Maria Strien, Eva Gosiewicz, Michael Lucke, Stefan Wilkening, Juliane Köhler, Christiane Rosbach, Thomas Holzmann, Thomas Thieme und Helmut Stange. Gesang Max Rabe, Ton und Technik Hans Scheck, Peter Urban, Susanne Herzig. Regieassistenz Christiane Klenz. Musik und Regie Klaus Buhlert. Produktion Bayerischer Rundfunk und Mitteldeutscher Rundfunk 1999.